Erster Gott sprach wieder zu mir. Zweiter du Mensch, singe ein trauriges Lied über die Stadt Tyrus. Dritter sagt zu Tyrus, du liegst am Meer. Du handelst mit vielen Völkern an den Küsten. Gott sagt, du denkst, du bist perfekt und schön. Vierter, dein Gebiet ist mitten im Meer. Deine Bauleute machten dich sehr schön. Fünfter, sie bauten deine Wände aus Tannenholz vom Senir. Sie nahmen Zedern vom Libanon für deinen Mast. Sechster, deine Ruder machten sie aus Eichen von Basan. Dein Deck war aus Holz und Elfenbein von den Inseln. Siebter, deine Segel waren aus buntem Stoff aus Ägypten. Dein Dach war blau und rot von den Küsten Elisas. Achter, Männer aus Sidon und Arvad waren deine Ruderer. Deine klugen Männer waren die Kapitäne. Neunter, erfahrene Männer aus Gebal reparierten dein Schiff. Alle Schiffe und Seeleute trieben Handel mit dir. Zehnter, Soldaten aus Persien, Lut und Put waren in deiner Armee. Sie hängten Schilde und Helme auf. Sie machten dich glänzend. Elfter, Männer aus Arvad standen auf deinen Mauern. Sie hängten ihre Schilde überall auf. So wurde deine Schönheit perfekt. Zwölfter, Tarsis handelte mit dir. Sie brachten Silber, Eisen, Zinn und Blei auf deinen Markt. 13. Javan, Tubal und Meschech handelten auch mit dir. Sie brachten Sklaven und Geräte aus Bronze. 14. Die Leute von Togarma brachten Arbeitspferde und Maultiere zu dir. 15. Die Leute von Rhodos handelten mit dir. Viele Inseln gaben dir Elfenbein und dunkles Holz. 16. Aram kaufte deine Waren. Sie brachten Edelsteine, bunten Stoff, Korallen und Jaspis. 17. Juda und Israel handelten mit dir. Sie brachten Weizen, Honig, Öl und Balsam. 18. Damaskus handelte mit dir wegen deiner vielen Waren. Sie brachten Wein aus Helben und weißer Wolle. 19. Auch Usal brachte Wein, Eisen und Gewürze auf deinen Markt. 20. Dedan handelte mit dir mit Decken für Sättel. 21. Arabien und die Fürsten von Kedar brachten Lämmer und Ziegen zu dir. 22. Händler aus Saba und Rama brachten feine Gewürze, Edelsteine und Gold. 23. Haran, Kanne, Iden und Assur handelten ebenfalls mit dir. 24. Sie brachten schöne Kleider, blaue Mäntel und bunte Teppiche auf deinen Markt. 25. Große Schiffe transportierten deine Waren. Du warst sehr voll und schwer mitten im Meer. 26. Deine Ruderer brachten dich auf das hohe Meer. Aber der Ostwind zerbrach dich mitten im Meer. 27. Dein Reichtum, deine Waren und deine Seeleute versinken im Meer. Auch deine Soldaten und alle Menschen gehen unter. 28. Die Kapitäne schreien laut. Davon zittert das Land am Meer. 29. Alle Ruderer und Seeleute verlassen ihre Schiffe. Sie gehen an das Land. 30. Sie schreien laut wegen dir. Sie werfen Staub auf ihre Köpfe und nutzen Asche. 31. Sie schneiden sich die Haare ab. Sie ziehen Trauerkleidung an und weinen sehr bitterlich. 32. Sie singen ein trauriges Lied für dich. Sie fragen, wer war so groß wie Tyrus im Meer? 33. Deine Waren machten viele Völker satt. Du machtest Könige reich mit deinen Schätzen. 34. Jetzt bist du kaputt und im Meer verschwunden. Deine Waren und alle Leute sind versunken. 35. Die Menschen an den Küsten haben Angst. Ihre Könige zittern vor Schreck. 36. Die Händler bei den Völkern pfeifen über dich. Dein Ende kam schnell. Du bist für immer weg.